Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Nils F. Sputnik Heimspiel. Oh, DJ on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Nils F. New York, you always bring it out of us. You demand it, we deliver. God bless you. der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. Anywhere, right now. Heute mit Nils F. Set gehört? Gehört! Komm ins Radio mit deiner Kunst. Sputnik Heimspiel.